Laut Meldung der Internet-Homepage Kuguk-Jung-Sun veröffentlichte die Abteilung Jugendliche und Studenten beim Zentralvorstand der Anti-Imperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas am 6. März einen Appell an alle südkoreanischen Jugendlichen und Studenten mit folgendem Inhalt. In ganz Südkorea werden jetzt heftige Kämpfe des Volkes für die Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye geführt, die durch beispiellose Skandalaffäre in der Staatspolitik und Verletzung der verfassungsmäßigen Ordnung die neuen Rekorde aller Verbrechen aufgestellt hat. Die Nationale Politische Versammlung der Studenten, die mehr als 110 Studentenräte und Organisationen gründeten, veröffentlichte den März-Kampfplan und entfaltete demnach ihre Aktionen wie Abgabe der politischen Erklärungen und Vorträge über die politische Lage hintereinander, strengte sich unter Einsatz aller Kräfte dafür an, Park Geun-hye die letzten verzweifelten Versuche zu entnehmen. Es ist an der verantwortlichen Zeit, den energisch geführten Kerzenkampf, der die Park Geun-hye-Clique zum endgültigen Untergang verurteilte, mit dem Sieg des Volkes zu krönen. Alle sollen sich zum letzten Kampf für die Amtsenthebung von Park Geun-hye wie ein Mann erheben und den Geist und die Kraft der Jugendlichen und Studenten, die der Gerechtigkeit treu sind und die Ungerechtigkeit nicht zulassen, noch einmal klar an den Tag legen.